Liebe Zuhörerinnen, werte Zuhörer, in unserer vorletzten Sendung mit dem Titel Rassismus für den gehobenen Bedarf haben wir Ihnen ein Vorwort des Publizisten Dietmar Dart in einem Buch der Edition Tiamat mit zwei Vorträgen von Wolfgang Port präsentiert. Wir hatten dort Dart als nicht eben faulen Autoren bezeichnet. Da die besagte Sendung nur die erste Hälfte dieses Vorworts beinhaltete, folgt heute nun, wie zum Beweis, der zweite Teil eben dieses Vorworts, in dem Dart den politischen Kontext zweier Porttexte einordnet, hilfreiche Ideologeme benennt und an diversen Stellen gleichsam argumentative Fallen aufzeigt. Wer die erste Sendung verpasst haben sollte, ist gut beraten, Sie sich auf unserer Webseite www.17grad.net anzuhören oder unsere Sendungen gleich als Podcast zu abonnieren. Der Weg dahin findet sich ebenfalls auf der Webseite, wie auch der Link zu dem Buch, um das es hier nicht nur, aber auch geht. We got footsteps moving slow, we got less power and more control. We got a man up there who's all big and bold. It's getting Oh, Wolfgang Porths Autorenleben war eine Art Wippe oder ein Pendel. Man schreibt über das, was los ist, auch in den Köpfen. Es hilft aber nichts. Also untersucht man, woher es kommt, dass darüber Schreiben nichts hilft. Publiziert das Resultat, findet abermals kein Echo und so weiter. Der stete Wechsel von Zergliederung der Phänomene und der Angriff auf sie macht natürlich das stärkste Pferd kaputt. Das gilt besonders, wenn die Arbeit eben doch nicht komplett ignoriert wird, sondern beispielsweise in Hermann L. Gremlitzers linker Monatszeitschrift konkret erscheint und beim vergleichsweise kleinen, aber nicht maulfaulen Publikum dieses Magazins teils Entsetzen und Abscheu, teils Bewunderung und Beifall auslöst, wie die Leserbriefe der fragliche Zeit belegen. Nichts davon konnte Port entschädigen für die immer deutlicher hervortretende Tendenz des Gesamtsozialen zum Zerfall in verrückte und verdummte Trümmer, letztlich in einzelne Irre. Diesen Zerfall nahm Port nicht nur wahr, er konnte ihn auch erklären, ohne ihn im geringsten be- oder gar verhindern zu können. Ferhat Unwahr, Sohn von Serpil Temis Unwahr, wurde am 19. Februar 2020 bei einem Anschlag im hessischen Hanau erschossen, nicht weit von da, wo Dietmar Dart lebt. Wie 9 weitere Personen, die der Täter hasste, weil sie Shisha-Bars besuchten oder auf sonst eine Art nicht in sein ethnisches Welterfassungsraster passten. Seine Tat gab den üblichen Schwachköpfen in den Medien wieder einmal Anlass zu feinsinnigen Unterscheidungen zwischen politischen Ideologien wie Rassismus oder Faschismus einerseits und individuellem Irrsein andererseits. Ähnlich wie der Mörder von Halle, der am 19. Oktober 2019 möglichst viele jüdische Gäste einer Yom Kippur-Feier in einer dortigen Synagoge ermorden wollte und dann, als dies nicht gelang, stattdessen 2 Zufallsopfer tötete, mehrere Personen verletzte und einige bedrohte. Im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zu diesem Verbrechen liest man: In einer Kfz-Werkstatt in Widersdorf bedrohte der flüchtige Attentäter den Kfz-Meister Kai H. mit vorgehaltener Waffe, um ein Taxi in seiner Werkstatt als Fluchtwagen zu erhalten. H. führte sein Überleben auf sein deutsches Aussehen zurück. Weder vom Anschlag in Hanau noch von dem in Halle hat Wolfgang Port je erfahren. Er war nämlich schon gestorben, als sie sich ereigneten. Die Wendung "führte sein Überleben auf sein deutsches Aussehen zurück" hätte allerdings seinen düsteren Humor angesprochen, der zu seinen noch düstereren Theorien passte, die vieles vorab erfasst, ja geradezu vorhergesagt haben, was erst nach seinem Tod am 21. Dezember 2018 geschah und weiterhin geschehen wird. Das war schon immer so bei ihm. Told you it's not coming true. Dietmar Dart schreibt in dem Bändchen der Edition Tiamat über Wolfgang Port weiter. Mir persönlich etwa hat die Port-Lektüre früh geholfen, mich als Teenager auf das Leben in einer größeren Stadt mit mehr Kapitalismus und weniger Resten des Mittelalters samt waldursprünglichem Blödsinn, wie Friedrich Engels es nannte, vorzubereiten, meine eigene Zukunft zu antizipieren. Es gab in dem südwestdeutschen Kaff, in dem ich während der späten 70er und frühen bis mittleren 80er aufwuchs, ja immerhin die Möglichkeit, konkret zu kaufen. An zwei Orten sogar, einem Kiosk und einem Tabakladen. Von Integrationssorgen wusste ich einiges. Mit Konsum war es in dem Haushalt, in dem ich lebte, nicht weit her, und die erste Schule, die ich besuchte, machte mich mit Kindern aus Familien mit noch bescheideneren Mitteln bekannt. Von Gabi, deren älterer Bruder im Gefängnis saß, über Turan, der zwar in Deutschland geboren war, aber als Türke galt, was immer das war, bis hin zu den Jugoslawen, von denen man auf dem Weg zum Sportunterricht verdroschen wurde, wenn man nicht schnell genug laufen konnte. Mit Turan gab es ab und zu ähnlichen Ärger. Einmal schlug er mir dermaßen die Fresse dick, dass ich nach einer Woche dachte, das Gesicht bleibt jetzt so. Blieb es nicht. Und als mir gelungen war, Turan zu zeigen, dass ich zwar deutlich weniger Körperkraft besaß als er, ihn aber im Umkleidekabinen-Ringkampf mittels Beinstemmen gegen die Bank mit dem Hals und der Wange gegen die Heizung drücken konnte, bis er schrie, hielt er mich für verrückt und ließ mich in Ruhe. Seitdem kamen wir gut miteinander aus. Es gab in Turans und meiner Klasse übrigens ein Mädchen mit Eltern aus Iran, das immer die saubersten weißen Hosenanzüge und den hübschesten Pagenschnitt hatte. Das Kind war höflich und nett, wurde also von allen gehasst. Aber aufgrund effektiver Drohungen seitens des besseren Lehrkörpers von uns Bescheuerten wenigstens nicht belästigt. Es waren nicht die seltenen Linksliberalen und nicht die weit weniger seltenen Rechten im Lehrkörper, die für Ordnung sorgten. Es waren diejenigen, deren Herz und Verstand funktionierten. Ich erzähle das, weil ich 5 bis 6 Jahre nach diesen Ereignissen den ersten Text von Port in die Finger bekam und sofort verstand, worum es da ging. Nämlich darum, dass man sich auf Linksliberale und Friedenslehrerinnen besser nicht verlassen sollte, wenn man die vorgefundene Welt ändern wollte und dabei etwa in Kämpfe mit Rechtsautoritären geriet, die dort und damals gerade im Staatsdienst, also auch an Schulen, noch die Regel waren. Das hatten Turan, Gabi und ich zwar sozusagen schon gelernt, als mir der erste Portaufsatz Anfang oder Mitte der 80er in die Hände fiel, aber wir hätten es nicht in Worte fassen können. Port und andere kannten die Worte. Eine kluge Kommunistin brachte mir dann sogar Begriffe bei, die mir zeigten, dass es etwas links von den Linksliberalen gab. Linksliberale kannte ich als Leute, die Gabi gegen Turan hielten, wie zwei Maßeinheiten und dann ersterer predigten, sie sollte letzteren ganz besonders achten und schätzen, gehöre er doch einer Minderheit an. Sei zwar anders, aber nicht schlechter und deshalb irgendwie vielleicht sogar besser, weil Opfer von Missverständnis, Diskriminierung, Benachteiligung. Nie machten diese Personen einen Finger krumm, um Turan auf dem weiteren Lebensweg irgendwie greifbar zu helfen. Rechtsautoritäre wiederum kannte ich als Leute, die Gabi gegen Turan hielten wie zwei Maßeinheiten und ersterer predigten, sie solle sich von letzterem fernhalten und sich nicht in seine kulturlose Existenz ziehen lassen. Sei sie doch aus völkischem oder kulturellem oder sonst einem Herkunftsgrund zu besserem bestimmt, günstigstenfalls zur deutschen Mutter. Nie machten diese Leute einen Finger krumm, um Gabi auf dem weiteren Lebensweg irgendwie greifbar zu helfen. Von den Linksliberalen habe ich viele besorgte und auch böse Worte über Gabi und Menschen ihrer Herkunft gehört. Von den Rechtsautoritären viele besorgte und auch böse Worte über Turan und Menschen seiner Herkunft. Weder Linksliberale noch Rechtsautoritäre dagegen habe ich je ein Sterbenswörtchen gegen Beate Heister, Stefan Quandt, Reinhold Würth, Dietmar Hopp, Susanne Klatten, real existierende Kapitalistinnen und Kapitalisten also sagen hören. Auch wenn beide, Linksliberale wie Rechtsautoritäre, ab und zu antikapitalistische Geräusche machen, die Rechtsautoritären interessieren sich dann meist sehr für Soros und Rockefeller, als wäre Hartz IV nicht von der deutschen Sozialdemokratie auf Vorschläge aus der deutschen Autoindustrie erfunden worden und die Linksliberalen meinen es sowieso mehr so allgemein, systemisch und alles. Aber die Freundinnen und Freunde des Marxismus, gibt's die nicht auch noch? Durchaus. Aber anstatt den Linksliberalen und den Rechtsautoritären einzuheizen, erzählen sie, wenn man Pech hat, Gabi, Turan und deren Nachkommen, Sachen, die diese Leute längst wissen. Wenn Turan, der weiß, dass er lohnabhängiger ist, glaubt, er sei das erst in zweiter Linie, in der Hauptsache aber Muslim oder Migrant in der so und so vielten Generation, dann nennen Freundinnen und Freunde des Marxismus das falsches Bewusstsein. Und wenn Gabi meint, sie sei vor allem Deutsche, nennen sie das auch so. Damit suchen meine geliebten Genossinnen und Genossen das falsche Bewusstsein nicht im Klein- oder Großbürgertum. Aber wenn sie wirklich denken, Gabi und Turan und ihre Nachkommen hätten Probleme vor allem in ihren Köpfen, dann denken sie selbst längst nicht marxistisch genug. Wenn nämlich die Gabi und der Turan von heute jung und ausgeschlafen zur Hauptschule gehen und in einem dieser Klassenzimmerkäfige mit 40 Insassen so tun sollen, als könnte man da lernen, oder wenn er oder sie als Auszubildende oder Lehrling bei Daimler oder im ständig von der Pleite bedrohten Drei-Personen-Studio einer Hairstylistin dem Glück nachjagt, dann bedeutet das nichts als die Teilnahme an einem Spiel, bei dem selbst der sehr unwahrscheinliche Hauptgewinn die reinste Scheiße ist, ausgebeutet werden dürfen. Leicht kann es passieren, dass so jemand nicht einmal mehr ausgebeutet wird, Stichwort Arbeitslosigkeit. Nächste Station Obdachlosigkeit. Im Sinne des ausbeutenden Kapitals nutzlos gewordene Leute sind einander in einem Ausmaß wirtschaftlich und sozial gleich, von dem der egalitärste Sozialismus nicht zu träumen wagt. Die Nutzlosigkeit von immer mehr Menschen und die Wertlosigkeit ihrer Welt zu verstehen, war der Vorsatz von zwei im strengsten Sinne gesellschaftstheoretischen Bemühungen Wolfgang Porz. Ich meine die beiden Bücher Die Theorie des Gebrauchswerts von 1973 und Brothers in Crime von 1997. Fight a war, I don't know what for. put down your Bible and pick up your gun. Well, I left home 3 days ago. I feel like going to bed. Water downtown gave me cold, cold fingers, and my feet were made of lead. My feet. Was heißt überhaupt Nutzlosigkeit? Nutzen für Einzelne und alle ergibt sich im Kapitalismus aus dem Marktgeschehen, sagt die Ideologie, die diesem Kapitalismus lobt. Der Markt, lehrt sie, wirft Nutzen ab, indem er über Angebot und Nachfrage dafür sorgt, dass das, was Leute nutzen wollen, produziert, verkauft und gekauft wird. Dazu gehört auch die Arbeitskraft, das menschliche Naturvermögen, nützliches wie unnützes Zeug herzustellen. Man kann sie nämlich ebenfalls kaufen. Man kann sie auch herstellen, indem man Menschen unterhält, die sie anwenden. Dummerweise ermittelt der Markt gar nicht wirklich die Nachfrage, sondern ihre zickige kleine Schwester, die zahlungskräftige Nachfrage. Er kriegt nicht heraus, wie viele Leute etwas wollen oder brauchen, sondern nur, wie viele von denen, die es wollen, es auch bezahlen können. Ein Ding herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen, das muss sich im Kapitalismus lohnen. So ist produktive Arbeit in dieser Wirtschaftsform nicht etwas, was ein nützliches Gut oder einen nützlichen Dienst hervorbringt, sondern das für die Kapitalistenklasse, die Bourgeoisie, profitable tun. Daher haben sich, wie Marx in den Grundrissen schreibt, die modernen Ökonomen, Zitat, zu solchen Sykophanten des Bourgeois gemacht, dass sie demselben weismachen wollen, es sei produktive Arbeit, wenn einer ihm die Läuse auf dem Kopf suche oder ihm den Schwanz reibe. Weil etwa die letztere Bewegung ihm den dicken Kopf blockhead, den nächsten Tag aufgeräumter für das Comptoir machen werde. Es ist daher ganz richtig, zugleich aber auch charakteristisch, dass den konsequenten Ökonomen die Arbeiter, zum Beispiel von Luxusshops, produktive Arbeiter sind, obgleich die Kerls, die solche Gegenstände verzehren, ausdrücklich als unproduktive Verschwender kastigiert werden. Das Fakt ist, dass diese Arbeiter indeed produktiv sind, as far as they increase the capital of their master, unproductive as to the material result of their labor. Die klügste Auslegung derjenigen Schrift von Marx, aus der diese Sätze stammen, ist Wolfgang Porths Theorie des Gebrauchswerts. Sie treibt die Frage nach dem Nutzen der vorhandenen Gesellschaftsordnung bis an den Punkt, an dem auch in Frage steht, was Linke eigentlich wollen, die diese Gesellschaftsordnung angreifen und welche Folgen gewisse taktische und strategische Entscheidungen haben, die sie beim Angriff treffen. Ja, wie die Effekte dieser Entscheidungen auf den Willen zu einer anderen Ordnung zurückschlagen. Untersucht man das ernsthaft, so zeigt sich, wer Gabis Partei gegen Turan ergreift, hilft beiden nicht. Wer Turans Partei gegen Gabi ergreift, tut das genauso wenig. Denn wo Menschen nutzlos werden, tritt der Zustand alle gegen alle ein. und verlockend wird dann, weil man alleine in so einer Lage schnell kaputt geht, die Aussicht, sich einer Bande anzuschließen, die von solchen für X gegen Y-Schibuletts lebt. Dabei sind derartige Banden nicht einfach die alten, naturwüchsigen Untermengen der Menschenart aus der Zeit vor der Französischen Revolution, die den Gedanken einer Gesamtmenschheit erstmals auf die politische Tagesordnung setzte. Naturwüchsige Gemeinschaften wie Familie, Stamm, Sekte, also Zeug, das zusammenhält, weil sich ihre Existenz irgendwie genetisch oder im Sinne von Richard Dawkins mimetisch so ergeben hat, sind gewissermaßen gesund im Sinne von funktional für allerlei Zwecksetzungen geeignet, die sich aus ihren Attributen ableiten lassen. Ich meine das durchaus nicht als Lob. Auch ein beißwütiger Kampfhund kann in diesem Wortverständnis gesund sein und eben deshalb umso beißwütiger. Die im Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft gebildeten jungen identitären Kollektive aber sind von einem asozialen Zweck her gedacht und gemacht. Sie sollen Feldzeichen für den Bürgerkrieg aller gegen alle bereitstellen. Sie sind daher krankhaft statt gesund, nämlich im Sinne von in sich zerrissen von Anfang an oder in einer Verfassung, die im statistischen Mittel für die Betroffenen nur schlimmer, nicht besser werden kann. Sie sind das Resultat einer Gemeinschaftsbildung gegen gescheiterte Gemeinschaften, das deren Scheitern beschleunigt. Linke indes, die dem Menschen, der sich als Muslim oder LGBTQ+ ausweist, um zu einer Bande zu gehören, vorwerfen, jener halte es mit der Bande statt mit der Klasse, sollten sich darauf gefasst machen, dass man ihnen entgegnet, ich soll aus der Bande austreten, du zuerst. Denn Linke in den zerfallenen bürgerlichen Gesellschaften gehören immer noch keineswegs seltener, sondern eher öfter als unpolitische Leute per Geburt einer potenziellen Bande an, die ihnen im Spiel alle gegen alle gewisse Startvorteile sichert. Zum Beispiel einer Postkleinbürgerlichen, die gewisse Tricks des Durchkommens aus der Kleinbürgerepoche weitergibt. Überdies ist Turan, wenn er sagt, er sei Muslim, nicht der Einzige, der das tut. Dasselbe sagen ihm sowohl die Rechtsautoritären wie nicht wenige Linksliberale ja auch den ganzen Tag. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. And you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're Eine kluge amerikanische Freundin hält die eben erwähnten Linksliberalen nicht nur aus diesem Grund inzwischen für das Hauptproblem. Identity Politics plus Jargon sei der Fluch unserer Zeit, sagt sie, und meint das Denken, Reden und Schreiben insbesondere der akademischen Liberals bis hin zu deren radikalstem Rand. Das Ganze habe die alte emanzipatorische universalistische linke Tradition getötet, sagt sie ferner. Eine authentische Linke müsse populistisch sein und auf Chancengleichheit aus. Jene Unilinke aber, insbesondere die im Lehrbetrieb Beschäftigte, habe sich bei allem radikalen Getue, zum Beispiel zur Explosion zu Studiengebühren, die das Studieren zum Luxus macht, mit keinem Ton geäußert. In der Tat spielen viele der Gemeinden das Spiel »Wir sind für Turan gegen Gabi«, auf denen jedoch das Spiel »Wir sind für Gabi gegen Turan« die allerblödste Antwort wäre. Rechtsautoritäre wie Trump und Orban teilen den Affekt meiner klugen Freundin aber aus sehr finsteren Motiven. Sie hassen das Zeug, weil selbst die irrigste Faselei der Unilinken rund um allerlei Intersektionalität und Identität immer noch irgendwie weiß, dass das, was sie da zerquasselt, nicht vom Himmel gefallen ist. Und der komplizierte Jargon trägt dieser Tatsache wenigstens formal Rechnung. Während die Rechtsautoritären die Rede über Soziales auf die einfacheren Formen von Befehl und Gehorsam prügeln wollen. Nicht, dass diejenigen akademisch ausgebildeten Linksliberalen oder Linksradikalen, die jeden neoliberalen Scheiß dulden oder dabei mitmachen, also bei Sauereien wie der Studiengebührensache brav stillbleiben, sich mit Postkolonialismus befassen, ist das Problem, sondern dass sie den neoliberalen Scheiß dulden oder dabei mitmachen. Die Laberlinke ist nicht feige, weil sie die falschen Bücher gelesen hat, sondern sie versucht mit dem Zeug, das sie in den Büchern findet, ihre Feigheit zu tarnen. Nichts Neues unter der Sonne. In der BRD konnte man während der 80er Jahre eine Großstadtbohem erleben, die für die RAF schwärmte, aber immer dann, wenn sich die Frage stellte, was aus der wilden Gesinnung für politische Konsequenzen zu ziehen wären, nichts Gescheiteres zustande brachte als einen Wahlaufruf für die Grünen. Das Problem mit diesem Soziotop war eben auch nicht die RAF-Romantik, sondern der Wahlaufruf für die Grünen. Port hat dergleichen benannt, gestört und angegriffen, wo immer er konnte. Als relativ langweiliger Leninist habe ich mir immer gewünscht, der überhaupt nicht langweilige Port möge zu einer kommunistischen Organisation finden, die er dann hätte hindern können, dogmatisch zu verkalken oder revisionistisch zu verschimmeln. Ebenso gut hätte mir die umgekehrte Lösung gefallen, wenn eine kommunistische Organisation ihrerseits Support gefunden hätte, empfänglich genug für seinen Sinn, kritisch genug seinen Unsinn zu verwerfen. In den 80ern neigte er manchmal zu »Für Turan gegen Gabi«, viel später zeitweise zu »Für Gabi gegen Turan«. Gelegentlich befürwortete er amerikanische Kriegshandlungen, manchmal drosche er auf den Sozialismus ein, aber meistens fand er im Hass auf den Gesamtimperialismus aus derart unproduktiven Haltungen heraus. Politisch sozialisiert hatte ihn ein Phänomen, das er Protestbewegung nannte, weil er es nicht unpolitisch Generationen verblendet, die 68er nennen wollte. Thank you. with this ring I thee Aus jener, wie Wolfgang Porz sie nannte, Protestbewegung sind wie aus allem, was seit 1919 in Deutschland geschah, auch Nazis wie Bernd Rabell und Vollnazis wie Horst Mahler hervorgegangen. Porz Endstation war das nicht. Statt braun zu werden, sah er lieber schwarz und schrieb und sprach zum Schluss von der Unüberwindlichkeit des Kapitalismus. Man kann das als ehrenvolle Kapitulation respektieren, solange man nicht vergisst, dass es auch wieder eine Intervention gewesen sein könnte, mit dem Subtext »Oder kann mich wer widerlegen?« Als er schrieb, er werde hinschmeißen, tat er das ja auch nicht, sondern war erkennbar darauf aus, dass jemand einen Grund nenne, warum das falsch sei. Wäre es ums reine Hinschmeißen gegangen, hätte er die Geste nicht einem Publikum dargeboten und sogar wiederholt. Als Porz 2012 im Kapitalismus Forever und 2013 in Das allerletzte Gefecht schließlich die Ansicht vertrat, der Kapitalismus sei einfach die passende, finale Lebensform für den Menschen, tat er das in einem Atemzug mit der Feststellung, der Mensch sei ein bösartiges Tier. Andere hatten den Kapitalismus für überwindbar erklärt und ihn damit wohl so sehr verharmlost, dass die Überwindung nicht überall mit dem nötigen Ernst betrieben wurde. Vielleicht reagiert, wenn man ihn stattdessen als unbesiegbar malt, wenigstens jemand so fundamental uneinverstanden darauf wie Porz auf jeden Zustand, den er je vorfand. Ekel vor dem Einverstandensein hat seinen Weg geprägt, gemacht, deformiert. Wie man in einem Lebensrückblick lesen kann, der im 10. Band der Tiamat-Werksausgabe steht. Zitat: Aus sehr privaten Gründen hatte ich mitten in der Abiturklasse im Herbst 1964 das Gymnasium in Süddeutschland abgebrochen, war von daheim abgehauen und Hilfsschlosser bei Siemens in Berlin geworden. Die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Werksunterkunft war ein trübes, möbliertes Zimmer bei einer Schusterwitwe, die mich am Samstagabend einlud, mit ihr Peter Frankenfeld zu gucken. Die Straße war in Siemensstadt und hieß Kapellensteig. Gegenüber war ein Bestatter mit Särgen im Schaufenster. An einer betrieblichen Jubiläumsfeier für einen altgedienten Mitarbeiter erinnere ich mich noch. Der arme Tropf hatte 40 oder 50 Jahre Betriebszugehörigkeit auf dem Buckel und man sah es ihm an. Ich hatte einen Blick in meine eigene Zukunft geworfen. Davon wurde mir schlecht. Ich schaute rüber zu einem mir gleichaltrigen Kollegen, ob es ihm auch so ging. Das tat es. Er machte eine Geste, die besagen sollte, da kann man sich ja gleich aufhängen. Das tat ich nicht, kündigte stattdessen bei Siemens, schrieb mich in einer privaten Abendschule ein und lebte von Gelegenheitsjobs. Damals gab es in Berlin eine Reifeprüfung für Schulfremde. Ich bestand sie und konnte studieren. Zitat Ende. Wer sich für lebenslängliche Frohn bei Siemens nicht eignet, bleibt auch nicht an der Uni. So wurde der Ex-Lehrling weder Professor noch Lehrer, sondern Wolfgang Porz. Ein einziges Mal war nur der Zufall auf seiner Seite. Die Protestbewegung kam ihm gerade recht. Er ihr weniger. Aber es wurde jedenfalls etwas draus und darauf kam es an. Eine große Feindschaft gegen das Vorhandene nämlich, die auch vor falschen Versuchen, es zu mildern, zu reformieren, sich damit zu arrangieren, nicht Halt machte. Dass diese Feindposition für Porz Denkbasis und Lebensvoraussetzung wurde, bedingte unter anderem seine Geringschätzung für Carl Schmitt und dessen Definition des Politischen schlechthin als Domäne der Unterscheidung von Freund und Feind. Wie hätte diese Idee einem brillanten politischen Kopf auch einleuchten können, der in fast allen seinen Kämpfen auf die Kategorie Freund zu verzichten gezwungen war? Lenin hat gelegentlich von der Wichtigkeit des Rückzugs im revolutionären Prozess gesprochen. Manchmal zieht sich der Umsturz auf Individuen zurück. Dafür war Port nicht das geeignete Hinterland. Zu unruhig, zu unwillig, sich mit Strategie und Taktik zu befassen, mit Organisationsfragen auch. Auf und in ihm aber zog sich während einer sehr tristen Etappe der jüngeren Geschichte etwas anderes zurück als der Umsturz. Etwas, das man dringend brauchen wird, jetzt da die üblen Folgen von Handlungen und Unterlassungen des Gemeinwesens samt aller seiner offiziellen und inoffiziellen Gliederungen und Gegnerschaften, die Port kannte und deren unversöhnlicher Feind er war, nicht mehr zu übersehen sind. Die Idee der solidarischen Menschheit, das Gegenteil der krankhaften Kollektive. Sie ist bewahrt in ihrem Negativabdruck, dem Gegenstand von Ports Werk. I like to the brain, too much to ask about. So don't ask.